وامنا نظر نظر مخکن او گفت من پارا و دیش غوخی دی سیگارا فوی کفا ویم دی بلا برینگ اونس کپ مال برو رود گل تابا سی وول ویسن وی فیل دی فردین و وی مشن داربی مت مولتی ویتامین بلو نیست ویم وی اپاو überfahr den Stau im GTS matt grau hab geduld Papa und ich stech mir 95 BPM in meine Pulsader ja ich rauch, nehm alles in Kauf Ra, für den Bratan geh ich drauf der Bulle hält uns an, doch wir haben nichts gestohlen aber die Kugeln liegen schon im Lauf sie nehmen uns fest über Holland oder Polen denn in Berlin darfst du niemanden vertrauen der Bulle hält uns an, doch wir haben nichts gestohlen Aber die Kugeln liegen schon im Lauf Sie nehmen uns fest über Holland oder Polen Denn in Berlin darfst du niemandem vertrauen Ein paar Mios für ein Album, ja so steht es im Vertrag Was redet ihr von Hack? Ich geb die Hälfte an den Start Hab das Game in meiner Hand, du willst ficken, stell ich hinten an Deine S-Klasse trage ich am linken Arm Import oder Export, Whoopies oder Escort Bra, wir knacken Bitches wie ein Kennwort Du bist ne Klassennummer in deinem Dreckstopf Aber alle zittern, wenn es bis um sechs klopft University Meeting, Kokain und Gambas Seitdem der Bratan da ist, läuft's ein bisschen anders Hinter mir die Anjas, Kapi Dabba, Kapi Pizza Nicht mehr Kapi, Kapi der Bossi Wichser Der Bulle hält uns an, doch wir haben nichts gestohlen Aber die Kugeln liegen schon im Lauf Sie nehmen uns fest über Holland oder Polen Denn in Berlin darfst du niemanden vertrauen Der Bulle hält uns an, doch wir haben nichts gestohlen Aber die Kugeln liegen schon im Lauf